Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Heute gibt's Brathendl mit Kartoffelsalat als Fleischgericht und als vegetarische Mahlzeit Kartoffelknödel mit Rahmschwammerl. Lecker. Also das ist wirklich ein richtig tolles Essen, das, was man normalerweise in der Gaststätte sozusagen bekommt. Das Westend Tafelt steht in Großbuchstaben auf einem selbstgebastelten Plakat. Ich bin im Zwischennutzungsprojekt Köschk nahe der Donnersberger Brücke in München. 200 Menschen sind gekommen, weil sie eine warme Mahlzeit brauchen. Und die wird ihnen in Corona-Zeiten nicht von einer offiziellen Organisation, sondern von einem spontanen, ehrenamtlichen Projekt von Menschen für Menschen bereitgestellt. Jörg Runte organisiert das mit. Wir haben das zusammen mit Andrea vom Kirsch, mit Matthias und sowas, haben wir uns mit der Bille vom Bezirksausschuss, haben uns das überlegt, weil die Tafel eben eingestellt wurde, was wir also, ziemlich komisch finden, hier selber was auf die Beine zu stellen, genau. Und wie oft macht ihr das und was ist da für ein Aufwand dahinter? Das gibt es täglich von 12 bis 14 Uhr eine warme Mahlzeit. Das sind zurzeit 180 Essen pro Tag. Aus Angst vor dem Virus haben viele Tafeln ihren Betrieb eingestellt. Die Ansteckungsgefahr sei zu groß, hieß es. Das ist ja auch verständlich, gerade weil in den Tafeln ja auch viele alte Menschen arbeiten. Aber die Hilfe fehlt jetzt eben. Das betrifft auch die Caritas-Tafel im Münchner Westend, weshalb die AnwohnerInnen das Tafeln selbst in die Hand genommen haben. Gespendet hat die knapp 200 Mahlzeiten der Augustiner Bräustuben 100 Meter weg vom Köschk. 300 Meter ist die Schlange, als Jörg und seine Kollegen mit der Essensausgabe beginnen. Dann geben wir ein Hähnchen und ein Knödel, okay? Weil wir haben nicht so viel Hähnchen. Ja, das ist so besser, ja. Auf den Hähnl und kein Kartoffelsalat mehr. Also er hat zu viele Hähnchen und zu wenig Kartoffeln. Oder? Genau. Also eigentlich geht jetzt gerade bei der Portion sozusagen der Kartoffelsalat aus. Und Und jetzt ist halt die Frage, was wir jetzt noch machen. Na? Und ich würde mal sagen, dann gibt es das Hähnchen mit Brot. Also was anderes werden wir jetzt nicht mehr zaubern. Um die Tafel auf die Beine zu stellen, ist Jörg Runte jeden Tag auf bis zu 12 HelferInnen angewiesen. Ihre Aufgaben? Essen einpacken, Wasser verteilen, den Menschen in der Warteschlange Stühle zur Verfügung stellen, darauf achten, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird, Besteck wickeln. Die größte Herausforderung ist aber, dass keiner leer ausgeht. Jetzt ist so ein Moment, da darf man auf jeden Fall nicht mehr eine zweite Portion oder was rausgeben. Auch wenn einer sagt, für meinen kranken Bruder oder irgendwas, was ja auch sein kann, aber das können wir jetzt nicht mehr machen. Weil es ist schon wichtig, dass jemand, der da seit einer Stunde da hinten sitzt, auch noch was kriegt und nicht nachher einen Lutscher oder so, ne? Finanziert wird die Essensausgabe vom Bezirksausschuss Schwanthaler Höhe. Die HelferInnen sind größtenteils Bewohner aus dem Westend. Aufgrund der Corona-Pandemie sitzen sie eh gerade im Homeoffice, also hier um die Ecke. Und manche haben auch gerade weniger zu tun. Einige kommen einmal pro Woche, manche 3 bis 4 Mal. Andere helfen jeden Tag während ihrer Mittagspause mit. 3 bis 4 Stunden Arbeit, jeden Tag von Montag bis Sonntag. Und Auszeiten gibt es so gut wie keine. Was die HelferInnen im Westend in ihrer Freizeit machen, ist Care-Arbeit. Sie leisten Fürsorge und kümmern sich um Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Essen für diejenigen, die kein Geld, aber Hunger haben. Lohn bleibt aus. Die Initiative Westend Tafel zeigt, wie solidarisch Menschen trotz Geboten wie sozialer Distanz und Kontaktverboten sein können. Gleichzeitig führt sie aber auch vor Augen, dass Care-Arbeit in unserem Wirtschaftssystem selten mitgedacht wird. Im Gegenteil. Sie wird ausgegrenzt. Denn mit Fürsorge verdient man wenig Geld. Warum könnte uns das in Zukunft noch stärker schaden als das Virus selbst? Und was können wir dagegen unternehmen? Wirtschaft ist Care. Warum die Ökonomie ein Update braucht. Sendung von Ferdinand Mein. Gibt es irgendwie einen Satz im Wirtschaftsdiskurs, der Sie besonders aufregt, den Sie nicht mehr hören können? Man muss sein eigener Herr sein. Sein eigener Herr sein. Das ist das, was mich, glaube ich, am allermeisten nervt, diese Redewendung, weil sie so vollkommen an jeder Realität vorbeigeht. Niemand ist sein eigener Herr. Alle sind abhängig. Sind alle schon mal abhängig von der Natur. Sie sind abhängig davon, dass eine Mutter sie überhaupt auf die Welt gestellt hat. Dass Eltern sie über, weiß doch nicht, 15, 20 Jahre ins Erwachsenenleben begleitet haben. Die sind abhängig davon, dass andere ihnen alltäglich die Klos putzen, das Essen servieren und so weiter. Und dann zu behaupten, ich kann mein eigener Herr sein. In dieser Redewendung kulminiert für mich das Missverständnis unserer patriarchalen Kultur, die auf einer Sklavenhaltergesellschaft aufbaut. Ich telefoniere mit der Schweizer Theologin und Ökonomin Ina Praetorius. Sie hat vor einigen Jahren den Essay »Wirtschaft ist Care« geschrieben. Ihr Hauptargument? Das, was unsere Gesellschaft unter dem Begriff Wirtschaft versteht, ist falsch. Und um das zu erkennen, reicht schon ein Blick auf die Definition des Begriffs Ökonomie. Oikonomia heißt ja die Lehre vom guten Haushalten. Und in der Mitte der Ökonomie steht die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Und das ist nichts anderes als Care, weil Care bedeutet ja, dass wir füreinander sorgen. Viele reden heute über Care-Arbeit, also kochen, putzen, pflegen, Kinder großziehen. FeministInnen reden davon, wir im Zündfunk reden seit einigen Jahren davon, seit Corona reden auch Mainstream-Medien und Politik von der Systemrelevanz von Care-Berufen wie Pflege, Kinderbetreuung und Haushalt. Doch hier soll es nicht nur um Care als Teil der Wirtschaft gehen, sondern um Wirtschaft unter Care-Logik. Wirtschaft ist Care ist eine Behauptung, die provozieren soll. Sie meint, Wirtschaft müsste Caring sein, also unsere Bedürfnisse befriedigen. Wer den Wirtschaftsteil einer großen Zeitung aufschlägt, liest aber selten von Care-Arbeit oder von der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Da geht es nur um Börse, Finanzen und Arbeitsplätze. Mit der ursprünglichen Bedeutung des Wirtschaftens hat die Wirtschaft heutzutage wenig zu tun. Das kommt mir, nachdem ich mich jetzt länger damit befasse, immer absurder vor, wie das möglich ist, dass man die Ökonomie derart stark auf geldvermittelte Tauschakte hat reduzieren können. Das hat aber andererseits eine historische Plausibilität, weil wir kommen ja gerade im Westen, wir sagen ja immer, ja, die Wiege des westlichen Abendlandes ist das antike Griechenland. Und das antike Griechenland, das war eine Sklavenhaltergesellschaft. Da war es vollkommen klar, es gibt zwei Sorten von Menschen. Das eine, das sind die freien Polisbürger, das sind Männer, die Einheimischen, und das anderen, das sind die Abhängigen. Das sind die Frauen einerseits, dann aber auch die Kinder und vor allem die Sklaven und Sklavinnen. Die Sklaverei hätten wir mittlerweile überwunden, sagt Ina Praetorius. In unserem Wirtschaftssystem sei ihre Idee aber nach wie vor verankert. Manche Tätigkeiten sind es wert, bezahlt zu werden, andere werden ausgelagert und als selbstverständlich hingenommen. Hier werde auch heute noch genauso ausgegrenzt wie früher in Griechenland. Vor allem betreffe das die Tätigkeiten, die tatsächlich unsere Bedürfnisse erfüllen. Indem man weiterhin davon ausgeht, dass bestimmte Menschen, zum Beispiel Frauen, von Natur aus Dienste leisten, die dann nicht honoriert werden müssen, das lässt sich großartig ausbeuten. Ina Praetorius meint, die Logik unseres derzeitigen Wirtschaftssystems fußt auf Externalisierung, also auf der Auslagerung von Kosten auf ein Außen. Im Kapitalismus wird immer versucht, auf Kosten eines Außens Profit zu machen. Die Folge? Überlebensnotwendige Care-Tätigkeiten, die im Sinne der ursprünglichen Wirtschaftsdefinition eigentlich unsere Bedürfnisse befriedigen sollen, werden abgewertet, schlechter bezahlt, sogar unsichtbar gemacht. Ressourcen, Tätigkeiten und Voraussetzungen, die unser Wirtschaften überhaupt erst möglich machen, geraten völlig aus dem Blick. Da ist die Parallele zwischen Ökologiekrise, also Klimakrise und Care-Krise. Dass da bestimmte Dinge einfach angeeignet werden, dann nachher aber auch verschwiegen werden und gleichzeitig dazu dienen, dass es am Schluss so ist, wie jetzt die vorletzte Oxfam-Studie im Januar, glaube 2018 ergeben hat, dass 8 Männer mehr Geldbesitz haben als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Der reichste Mensch der Welt, Amazon-Gründer Jeff Bezos, kommt laut Forbes-Ranking auf ein Privatvermögen von 104 Milliarden Euro. Eine Altenpflegerin, die nach deutschem Durchschnittslohn 2.700 Euro brutto pro Monat verdient, müsste für diese Summe über 3 Millionen Jahre arbeiten. Dass wir Care nicht als lebensnotwendige Tätigkeit ansehen und entsprechend honorieren, sagt Ina Praetorius, fällt in der Corona-Krise jetzt auf uns zurück. Ja, das war voraussehbar. Und dass das zu einer Care-Krise verstärkter Art führen würde, war auch voraussehbar. Weil sowohl, dass wir ökologische Notstände haben, als auch, dass wir in der Care-Arbeit Notstände haben, Pflegenotstand seit Jahrzehnten, Das ist ja nichts Neues. Das Problem ist, dass es zum Beispiel in den Medien, aber auch in der Wissenschaft, einfach immer unter der Decke gehalten wurde. Man wollte das nicht wissen, weil es dem Fortgang des kapitalistischen Wachstumsparadigmas im Wege steht. Die Regierungen der letzten zwei Jahrzehnte haben Krankenhäuser rationalisiert, in Pflege, Kinderbetreuung oder Schule Personal gekürzt. Auch vor Corona mussten sich PflegerInnen in Nachtschichten häufig allein um 20 Kranke kümmern. In Deutschland wurden in den letzten 30 Jahren über 400 Krankenhäuser geschlossen. Seit Frauen in großer Zahl Erwerbsarbeit machen, hat sich die Care-Krise nochmal verschärft, weil Fürsorgearbeiten nicht mehr auf nur Hausfrauen abgewälzt werden können, sondern Frauen jetzt doppelt belastet sind. Das konnte nicht lange gut gehen und jetzt sehen wir, dass es nicht gut geht. Stellt sich die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Und wie können wir eine Wirtschaft schaffen, die nach dem eigentlichen Wortsinn Bedürfnisse befriedigt? Teller sind schmutzig, Wäsche zu waschen. Müsst mal wer putzen, Essen beschaffen. Bad ist ganz dreckig, Duschvorhang schimmelt. Bettwäsche fleckig, Müll stinkt zum Himmel. Shampoo ist alle, Zahnpaste auch. Bier ist noch da, trink ich gleich aus. Wenn du putzt, wird es viel sauberer. Schatz, dein Lächeln ist zauberhaft. Mir wurde das irgendwie nicht beigebracht. Meine Mutter machte das immer mit Leidenschaft. Du hast aber auch sehr strenge Richtwerte. Okay, okay, ich könnte ja mal meinen Blick schärfen. Letzten Monat hab ich gekocht und alle fanden's lecker. Aber du musst mal wieder anfangen zu meckern. Alltag ist anstrengend, Liebe ist groß. Ich krieg meinen Arsch wieder nicht hoch. Und ich steck auf meinen grün schimmernden Flausch, ich hab sie aus Aschenbecher, Tassen, Schimmel gebaut. Das ist Kunst, ey, wirft es auf keinen Fall weg. Ich war heute im Keller und hab ein paar Leichen entdeckt. Wenn man lang genug am Müll schnuppert, wird man irgendwann high. In ein paar Jahrzehnten ist diese Scheiße vorbei. Vollgekackte Windeln auf dem Schreibtisch sind lehrreich. Vielleicht mündet das Ganze in einem Gebärstreik. Muhahaha, lacht nur drüber. Klopapier ist alle, ich hab noch Abschminktücher. Vielleicht gibt's ja eine App für dich zum Arsch abwischen. Echt mal, deine Lage ist hart beschissen. Vielleicht sollte ich statt Gläsern mal jemandes Fresse polieren. Nach paar Jahrhunderten müsst mal wer die Message kapieren. Notunterkunft, Platte, Altbau und Traumhaus. Ist es für Fürsorge, Hooligans und militante Hausfrauen. Ich steig auf meinen Besen und fliege davon. Wirtschaft ist eigentlich Care, lautet das zentrale Argument dieses Zündfunkgenerators auf Bayern 2. Die Wirtschaft allerdings hat diese Selbstbeschreibung verdrängt. In meinem Wirtschaftsunterricht im Gymnasium ging es zum Beispiel nicht um Fürsorge, sondern um Angebot und Nachfrage, Inflation, Deflation und Rezession. Das liegt daran, dass die Wirtschaft ihr eigentliches Prinzip, den Umgang mit menschlichen Bedürfnissen, ausgelagert hat, sagt die Theologin Ina Praetorius. Dass dieser Zustand so ist und so bleibt, hängt auch mit unserer Auffassung von Arbeit zusammen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der du erst zum Menschen wirst, wenn du arbeitest. Deine Arbeit spiegelt deinen Wert für andere wider. Wenn Menschen in der Krise jetzt ihren Job verlieren, ist das für sie unglaublich schlimm. Auf der anderen Seite leiden sie aber auch daran, dass ihre Jobs so sinnlos sind. Was machst du jetzt zum Beispiel, wenn du ins Homeoffice geschickt wirst und merkst, dass du nur 15 Minuten pro Woche wirklich arbeitest? Erzählst du es den Leuten oder nicht? Der Ökonom und Anthropologe David Graeber lehrt an der London School of Economics. Bekannt wurde er mit Büchern über Anarchismus, Schulden und zuletzt Bullshit-Jobs. Er hat die These, dass viele Menschen ihren Job für gesellschaftlich nutzlos halten, ihn aber trotzdem ausüben, weil ein Leben ohne Arbeit in unserer momentanen Welt nicht geht. Unser Wirtschaftssystem zeichnet sich eigentlich gar nicht durch rationalen Utilitarismus aus, wie es uns viele Ökonomen weismachen wollen. In Wirklichkeit wohnt ihm eine sehr irritierende Moral inne. Wir glauben, Arbeit muss Leid bedeuten. Die Fähigkeit, 8 Stunden einer Tätigkeit nachzugehen, die keinen Spaß macht, für jemanden, den man nicht mal gerne mag. Bullshit-Jobs, erzählt David Graeber, sind Tätigkeiten ohne gesellschaftlichen Nutzen. Rund ein Drittel der Menschen würden solchen Tätigkeiten nachgehen, würden sich selbst eine Arbeit aufbürden, die ihnen nicht gefällt und die auch der Gesellschaft nichts bringt. Wenn du einen Bullshit-Job erkennen willst, musst du vor allem auf die Leute hören, die diesen Job ausüben. Diejenigen, die etwas Sinnloses machen, wissen das meistens. Und ein Bullshit-Job ist eine so sinnlose Tätigkeit, dass selbst die Person, die sie ausübt, nicht rechtfertigen kann, warum sie existiert. David Graeber hat mit vielen Menschen gesprochen, die so fühlen. Firmenanwälte, Corporate Compliance-Advokaten, mittlere ManagerInnen, UnternehmensberaterInnen oder RezeptionistInnen, die nur an einem Empfang sitzen, um ein Unternehmen gut aussehen zu lassen. Aber unsere Produktivität sei längst so groß, dass wir nicht mehr 8 Stunden am Tag, 5 Tage pro Woche am Schreibtisch sitzen müssten. Die meisten Menschen in Bullshit-Jobs würden den ganzen Tag versuchen, beschäftigt auszusehen oder schauen Katzenvideos. Trotzdem sei ein Leben ohne diese Form der Arbeit für viele undenkbar. Das Paradoxe, erzählt mir David Graeber am Telefon, je größer der Bullshit, je sinnloser die Tätigkeit für die Gesellschaft, desto besser die Bezahlung. Die Leute, deren Jobs tatsächlich wichtig für die Allgemeinheit sind, werden am schlechtesten bezahlt und noch dazu miserabel behandelt. Ja, es gibt ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es doch so, je mehr dein Job dem Gemeinwohl dient und dem Menschen nützt, umso schlechter wirst du bezahlt. Das bestätigen auch Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. In systemrelevanten Berufen liegen die Jahresgehälter um die 30.000 Euro. Zum Vergleich, ein Senior PR-Manager verdient in Deutschland pro Jahr im Durchschnitt das Doppelte. Die Corona-Krise macht David Graeber Hoffnung. Durch sie könnten wir realisieren, auf welche Jobs wir wirklich angewiesen sind. Auf medizinisches Personal, LKW-Fahrerinnen, Supermarktkassierer, Bäuerinnen, Reinigungskräfte oder die Müllabfuhr. Wir sehen es doch gerade. Alle Jobs, die wir in der Krise wirklich brauchen, sind Caring-Jobs. Eine Wirtschaft zeichnet sich doch auch genau dadurch aus, dass wir aufeinander Acht geben und dass wir die Grundlage für die Bedürfnisse schaffen, die wir brauchen, um alleine zurechtzukommen. Wenn ein Virus umgeht, werden viele Finanzmanager und Firmenanwälte überflüssig. Das führe uns die Corona-Krise jetzt deutlich vor Augen. Was wir eigentlich brauchen? Beatmungsgeräte, KrankenpflegerInnen, Menschen, die unseren Müll wegräumen oder die andere mit Essen versorgen. Die Corona-Krise macht es schwer, die Illusionen, die unsere Gesellschaft zuvor geprägt haben, aufrechtzuerhalten. Klar werden einige danach versuchen, so zu tun, als seien wir nur gerade aus einem bösen Traum erwacht und wollten einfach wieder zurück ins normale Leben. Die meisten haben aber inzwischen realisiert, dass unser normales Leben in Wirklichkeit ein Traum ist. Viele tun ja zum Beispiel nur so, als würden sie arbeiten. Und viele tun so, als ob die großen Institutionen aus irgendeinem wichtigen Grund da wären. Aber aus welchem, außer sich selbst zu erhalten? Die Wall Street zum Beispiel. Gerade gibt es eine Debatte, ob man die schließen sollte, weil ständig alles crasht. Was mich wirklich fasziniert, niemand geht davon aus, dass der Wall Street Lockdown irgendeinen wirtschaftlichen Schaden verursachen wird. Also warum gibt es solche Organisationen überhaupt noch? Wie Ina Pretorius argumentiert auch David Graeber, dass Wirtschaft eigentlich Caring bedeuten müsste. Im Zentrum der Ökonomie sollte das Gemeinwohl stehen und nicht die Fixierung auf Arbeit zur Profitabschöpfung, Arbeit als Selbstzweck, Arbeit in Bullshit-Jobs, also Fixierung auf sinnlose Bürokratie oder auf Chefs, die einem befehlen, was man zu tun und zu lassen hat. Diese neue Gesellschaft könnte auf einem Wirtschaftssystem beruhen, in dem Menschen nicht mehr 8 Stunden am Tag sinnlose Formulare ausfüllen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Stattdessen könnten sie das tun, was sie wirklich wollen. Zum Beispiel die Gesellschaft voranbringen, neue Technologien entwickeln, fürsorglich sein, andere unterhalten oder kreativ werden. Über Menschen, die um Arbeitsplätze fürchten und sich ein Leben ohne die Bullshit-Jobs nicht vorstellen können, kann David Graeber nur lachen. Schließlich könnte auch alles anders sein. Da kann man doch auch gleich behaupten, wenn du Leute 8 Stunden am Tag ins Gefängnis steckst und ihnen dann Mittagessen gibst. Oh je, was sollen sie nur zum Mittagessen, wenn du sie alle gehen lässt? Wir leben doch in einem total verrückten System. Wieso suggerieren wir Menschen, sie bräuchten zwangsläufig einen Arbeitsplatz, um eine Existenzberechtigung zu erhalten? Ich persönlich fände ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel eine gute Lösung. Klar, da gibt es verschiedene Ansätze, aber das wäre doch mal ein Anfang, um den Wert von Leben von Arbeit zu entkoppeln. Zurück bei Jörg Runte und der Initiative Westend Tafelt. Hier stellen Ehrenamtliche nach dem Ausfall der Tafeln jeden Tag 180 Mahlzeiten für Bedürftige aus. Sinnvolle Arbeit, wenn auch ohne Entlohnung. Das Gegenteil von einem Bullshit-Job, weil es Jörg und seine HelferInnen mit Stolz und Selbstwirksamkeit erfüllt. Also ich finde eigentlich das Schönste, wie das hier zusammenspielt. Also das heißt wirklich die Helfer und Helferinnen, wie wir das zusammen machen. Dann wird bei uns in der Leaksalz 8 irgendwie werden Masken genäht und so. Und es kommen einfach ganz viele Sachen zusammen. Ein Wirt sozusagen, der früher eine andere Gaststätte hier betrieben hat, hat uns angesprochen. Der gibt jetzt mit aus. Der hat eben, wir müssen ja auch die ganzen hygienischen, sage ich mal, Auflagen ja auch beachten, dass das eben alles funktioniert. Und die Leute eben auch. Dafür, dass sie so ausgestellt sich hier anstellen müssen auf dem Essen. Also versuchen wir das einfach mit ein bisschen Humor und so eben auch. Und die freuen sich wirklich darüber, dass sie so ein tolles Essen kriegen. Dass Jörg Runte und die Initiative Westend Tafelt sich in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen engagieren, beruflich aber häufig etwas anderes machen, ist für David Graeber bezeichnend für unsere Arbeitsgesellschaft. Die Leute wollen etwas verändern, aber das kriegen sie nicht mit ihrem Job zusammen. In einem besseren System, in dem Wirtschaft tatsächlich als Care definiert wird, sagen TheoretikerInnen wie er, könnten Menschen wie Jörg Runte von ihrem Engagement leben. You're wasting my time. Ihr hört den Zündfunk-Generator auf Bayern 2, jetzt unterbrochen von Wirtschaftsnachrichten unter dem Paradigma Wirtschaft ist Care. Frauen arbeiten deutlich mehr als Männer. Das ergibt ein Bericht des Bundesfamilienministeriums, das den Gender Care Gap ermittelt. Fast 3/4 aller für die Wirtschaft relevanten Care-Arbeiten werden demnach von Frauen geleistet. Bei 34-Jährigen, so der Bericht, arbeiten Frauen sogar doppelt so viel. Von den Männern gaben viele an, sie seien in dieser Zeit im Büro gewesen, hätten Katzenvideos geschaut und versucht, beschäftigt zu wirken. Nur 5,8% der Fachkräfte in deutschen Kitas sind Männer. Das ergibt ein Bericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2017. Als Grund für das geringe Interesse gaben viele Männer die schlechte Bezahlung an. Deutschland bezieht seine Wirtschaftskraft vor allem aus dem Ausland. Rumänische Schlachter, polnische Spargelerntehelfer, philippinische Krankenpflegerinnen, bulgarische Bauarbeiter, ukrainische Altenpflegerinnen. Im Bereich der Care-Arbeit beobachten Experten einen interessanten Effekt, eine Global Care Chain. Demnach kommen vor allem Frauen aus Osteuropa nach Deutschland, um bedürfnisorientierte Care-Arbeit zu leisten. Das schien lange nicht weiter problematisch. Schließlich würden die zurückgelassenen Familien und Kinder in den Heimatländern wiederum von Frauen aus anderen Ländern versorgt werden, hieß es. Das Bruttosozialprodukt ist als Messinstrument der Wirtschaft offenbar völlig ungeeignet. Experten bestätigen, dass der gängige Index, mit dem Wirtschaftsexperten über Jahre gearbeitet hatten, die Wirtschaftsleistung eines Landes nur unzureichend widerspiegelt. Jegliche Art von Bedürfnisorientierung oder Care-Arbeit sei über Jahre nicht in die Messungen eingeflossen, mahnt die Ökonomie. Ebenfalls nicht abgebildet seien Umweltzerstörung und der Verbrauch von Naturressourcen. Das BIP sollte als ehemaliges Kriegsmessinstrument, das eigentlich die Produktion von Waffen abbildet, keine wichtige Rolle in modernen Gesellschaften mehr spielen, so die Experten. Das Wirtschaftsversagen auf der Erde blieb jahrelang unbeachtet. Laut einem Bericht der Welthungerhilfe litten im Jahr 2019 rund 820 Millionen Menschen auf der Welt an Hunger. Diesen Missstand hat die Wirtschaft offenbar über Jahre vernachlässigt. Nach eigenen Angaben sei man in dieser Zeit zu sehr mit Aktien, DAX-Kurven und dem Finanzmarkt beschäftigt gewesen. Das waren die Wirtschaftsnachrichten. Hier geht es weiter mit dem Zündfunkgenerator. Wer sagt, dass Wirtschaft eigentlich Care ist, verschiebt die Perspektive hin zur Bedürfnisorientierung. So argumentieren die TheoretikerInnen, die in dieser Sendung zu Wort kommen. Der Kapitalismus, wie er jetzt ist, hat mit Fürsorglichkeit wenig zu tun, sagen sie. Ein mögliches Gegenteil von Fürsorge ist Rücksichtslosigkeit. Und unser bisheriges Zusammenleben, unser bisheriger Umgang mit der Umwelt, mit der Natur, mit den menschlichen Ressourcen ist in diesem System geprägt von Rücksichtslosigkeit. Man muss zunächst erstmal fragen, was Wirtschaft überhaupt bedeutet und wie kann sie funktionieren. Und wenn man dafür komplett außen vor lässt, dass ein Mensch erst zur Arbeit erscheinen kann und zur Wirtschaft beitragen kann, wenn er davor Care-Arbeit erfahren hat, wenn vorher sich jemand gekümmert hat, dann ist das fatal. Um mehr darüber herauszufinden, wie eine fürsorglichere Ökonomie aussehen könnte, spreche ich mit Almut Schnering und Sascha Weller. Die beiden engagieren sich seit Jahren politisch und haben unter anderem den Aktionstag Equal Care Day ins Leben gerufen. Frauen übernehmen täglich mehr als 12 Milliarden Stunden unbezahlte Sorgearbeit, schreiben sie. Und damit kommen wir hier doch nochmal auf die Care-Arbeit im engeren Sinne zu sprechen. Denn die ist neben Essen, Wohnen, Energieversorgung eben sehr zentral für die Wirtschaft. Also im Hintergrund ist natürlich die Frage auch nach der persönlichen Freiheit, wenn es um Berufswahl und Interessenswahl etc. geht. Und wenn Mädchen eben schon im Familienhaushalt viel mehr mithelfen müssen und da selbstverständlich eingebunden werden und die Jungs auch gerne mal den Tisch nicht abräumen müssen, wenn die ganzen Werbebilder und Filmbilder Mädchen nahelegen, dass eben dieser ganze Care- und Sorgebereich ihr Bereich ist und die Jungs lernen, dass das nicht ihr Bereich ist, dann stellt sich eben später die Frage, wie ist das dann mit der Freiheit in Paarbeziehungen, in Familien? Sagt Sascha Weller. Gender- und Rollenbilder seien dafür verantwortlich, dass Frauen die notwendige Care-Arbeit eher erledigen als Männer. Das Problem sei dabei jedoch nicht unbedingt die Rollenaufteilung, sondern die Ungleichwertigkeit der als weiblich konnotierten Tätigkeiten, meint auch Almut Schnering. Also eine geschlechtliche Zuteilung an sich ist ja kein Problem, wenn sie denn gleichwertig behandelt würde. Also grundsätzlich, wenn da eine Wahlfreiheit bestünde und es dann darauf rausläuft, dass Frauen sich überwiegend um die Kümmerberufe dafür interessieren, wäre an sich kein Problem. Nur werden die halt meistens nicht bezahlt oder sehr schlecht bezahlt. Und wenn man bedenkt, dass Wirtschaft darauf fußt, dann ist das natürlich ein Unding. Ein Beispiel? Ohne Kantine und ohne Putzkräfte kann man auch nicht im Büro arbeiten. Die Dinge, die uns eigentlich ganz selbstverständlich vorkommen, sind Care-Arbeit. Aber unser Wirtschaftssystem klammert all diese Tätigkeiten aus seinen Wertschöpfungsketten aus. Genau wie die natürlichen Ressourcen des Planeten. Ohne Bäume, sauberes Wasser und saubere Luft können wir nicht mehr lange leben. Klimakrise und Care-Krise, sagen Schnering und Weller, hängen miteinander zusammen. Das ist ja ganz eng verknüpft mit Umweltschutzfragen, mit Ressourcen, die wir nutzen, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne dafür zu bezahlen. Das theoretische Konzept, auf dem die Überlegungen von Sascha Verlaar und Almut Schnering fußen, heißt hegemoniale Männlichkeit. Es stammt von Raven Connell und meint den ständigen Wettbewerb zwischen Männern, bei dem am Ende ein Sieger herauskommen muss, der die anderen dominiert. Quasi der ultimative Mann. Dieses Prinzip sei in unsere Strukturen eingeschrieben. Jungs lernen schon ganz früh, sei alles, aber bloß kein Mädchen. Solange ganz kleine Jungs noch lernen, dass es peinlich ist, sich für das zu interessieren, was Mädchen gerne tun. Also solange sie das noch lernen, dass das peinlich ist, werden wir nicht zu Equal Care, zu einer fairen Verteilung von Care-Arbeit kommen. Die Ideologie der hegemonialen Männlichkeit? Stark sein, in den Wettbewerb treten, andere beherrschen. Das ist nach wie vor die Grundlage unseres Wirtschaftssystems, die Grundlage des Kapitalismus. Rücksichtslosigkeit werde nicht sanktioniert, sondern belohnt, findet Sascha Verlaar. Die wenigsten wollen doch, hoffe ich, nehme ich an, ist jetzt nicht empirisch belegt, wollen doch nicht rücksichtslos sein, sondern im Gegenteil, wir wollen ja mit uns im Reinen sein, wir wollen ja gute Menschen sein. Und das klarzumachen, dass die Art, wie wir leben, im Kern rücksichtslos ist, da müssten wir wahrscheinlich ansetzen. Wie schädlich Rücksichtslosigkeit auch fürs Klima ist, zeige sich zum Beispiel auch an großen Konzernen, die Ressourcen verschwenden, um mehr und mehr Geld zu verdienen, Marktmonopole anstreben und Konkurrenten vernichten wollen. Es ist überwiegend das, was kleine Jungs, was Männer mit auf den Weg kriegen, dass das das Richtige ist. Und dann kommt halt wieder das Struktursystem dazu. Ich kann eine elektrische Zahnbürste in ganz unsäglich dickes Plastik verpacken, dass wir nie wieder loswerden. Und ich kann als Unternehmen mich darauf verlassen, dass Mitarbeitende sich um ihre pflegenden Angehörigen kümmern, ohne dass ich irgendwas dazugeben muss. Jetzt, während der Corona-Krise, werden diese Systemfehler nochmal deutlicher, sagen die beiden. Wir sehen zum Beispiel, was es eigentlich bedeutet, wenn die Kita wochenlang geschlossen ist. Wir sehen auch, wie schwer es ist, wenn Eltern im Homeoffice sitzen und gleichzeitig das Homeschooling übernehmen müssen, weil die Schulen zu sind. Und wir sehen, dass wir über Wochen auf soziale Kontakte verzichten müssen, weil unser kaputtgespartes Gesundheitssystem sonst nicht mehr mitmacht. Da sollten wir, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat, nicht wieder einfach auf den Stand davor zurückgehen. Um den Stand davor zu überwinden, haben Almut Schnering und Sascha Verlaar vor kurzem das Equal Care Manifest veröffentlicht. Darin fordern sie zum Beispiel, dass private Fürsorge in wirtschaftliche Gesamtrechnungen aufgenommen wird, dass wir über unsere Steuerbeiträge den Care-Sektor mit genügend Personal und guten Arbeitsbedingungen ausstatten und private Fürsorge ohne Lohneinbußen ermöglichen. Sie fordern mehr Geld für Care-Arbeit. Die Frage ist, wie gehen wir nach dem akuten Fall der Covid-19-Pandemie, wie gehen wir dann wieder miteinander um? Und die große Sorge auch aus der Erfahrung von anderen Pandemien ist eben, dass es nicht zu einem nachhaltigen Fortschritt führt, sondern nur in der Situation das Thema ist. Auch nach der Pandemie müssen wir uns für den Care-Sektor einsetzen, fordert Sascha Verlaar. Auf die Straße gehen, für bessere Arbeitsbedingungen im Pflegesektor, gegen die Privatisierung des Gesundheitssystems, für die angemessene Honorierung unsichtbarer Care-Arbeit und gegen die Zerstörung der Natur. Zurück zur Normalität? Bloß nicht. Almut Schnering erzählt. Es ist eigentlich ganz unglücklich, von einem Normalzustand zu sprechen, weil es war davor ja schon nicht normal im Sinne von akzeptabel und kann so weiterlaufen, sondern genau das ist die Chance, dass wir das in Frage stellen, ob wir nicht ein neues, ein anderes Normal wollen. Care-Arbeit wird ja oft reduziert auf Krankenpflege und manche denken an das Häusliche, also an Hausarbeit, wer bringt den Müll raus, dass Care-Arbeit ja unser ganzes Leben durchzieht und wir sie immer brauchen, von der Geburt bis zum Tod. Das erst müssen wir verinnerlichen und lernen. Es fängt ja mit der Geburt an, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass eine Geburt für ein Krankenhaus 5 Stunden dauern darf. Und danach macht das Krankenhaus miese. Eine Geburt dauert aber 12 Stunden im Durchschnitt, falls man es überhaupt so berechnen kann. Und das ist unsäglich bei Care-Arbeit Zeit einsparen zu wollen, weil da Folgekosten daraus entstehen, die nirgendwo schwarz auf weiß ausgerechnet wurden. Die Geburt, so Vellard, müsse im Krankenhaus deshalb 5 Stunden dauern, weil das dem Krankenhaus mehr Geld bringt. Statt 2 Geburten und damit 2 Fallpauschalen pro Tag erhält man 4 bis 5. Weil die Geburten aber doppelt so lang dauern, werden Pflegekräfte überlastet. Ohne finanzielle Umverteilung und bis zu einem gewissen Grad auch Vergesellschaftung von Krankenhäusern sei eine Verbesserung der Zustände deshalb nicht möglich. Ein bisschen Teilzeitarbeit, Einmalzahlungen, Applaus, das reicht nicht. Also wir können kein Care-Washing, so wie Pink-Washing und Green-Washing in den Unternehmen brauchen. Und das ist eben das, was der nächste Schritt dann sein wird. Wenn das erkannt wird, dann macht man irgendwelche Maßnahmen und tut so, als ob man das auch mit auf der Agenda hätte. Aber ich glaube, der ganz große Knackpunkt ist eben, dass Gewinne individualisiert werden und die Risiken werden vergesellschaftet. Almut Schnering und Sascha Vellard haben schon Ideen für Veränderung. Zum Beispiel eine Abbildung der Care-Wertschöpfung in volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Sorgegeld und flexible Absicherung für Care, aber auch Schule und Politik sollen Gesellschaft in Fürsorglichkeit, nicht in Konkurrenz und Leistung denken. Das lasse sich zwar nicht von heute auf morgen durchsetzen, aber der Anfang von allem, sagen sie, ist die große Relevanz des Care-Begriffs für unser Leben zu erkennen. Und das ist dann auch der Punkt, wo einfach auch Politik in der Pflicht ist und die Verbände, die sich einfach von wegen System ja auch angewöhnt haben. Ja, und das eine wird im Tarifvertrag geregelt und für das andere braucht es dann das Bundesfamilienministerium. Aber dieser Bereich ist jetzt doch eher wieder Arbeitsministerium und halt nein, da ist doch das Gesundheitsministerium dafür zuständig. Also dieses Weiterreichen von Verantwortung und von Verantwortlichkeit wird nicht zu einer nachhaltigen und für alle Beteiligten guten Lösung führen. Das heißt, wir müssen einfach, so wie Care-Arbeit sehr umfassend ist, einfach auch sehr umfassende Lösungen diskutieren und eben nicht gucken, wo kann man jetzt mit einer kleinen Stellschraube irgendetwas ändern. Care-Krise, Pflegenotstand, Bullshit-Jobs, Ungleichheit, globale Erwärmung. Unsere Ökonomie braucht ein Update. Geht es nach den KritikerInnen in diesem Zündfunkgenerator? Am besten ein radikales. Aber wo sollen wir anfangen? Der Kapitalismus wird sich nicht einfach so verändern, auch nicht wegen Corona. Und wie sollen wir den Leitsatz Wirtschaft ist Care im Diskurs etablieren? Die Corona-Krise zeigt uns eine Möglichkeit deutlich auf. Den ersten Schritt könnte die Care Revolution bei den privatisierten Krankenhäusern gehen. Da ist zum Beispiel eine Forderung, dass Krankenhäuser oder die Gesundheitsversorgung wieder in die öffentliche Hand kommen soll, also eine Rekommunalisierung stattfindet. Ich telefoniere mit Charlotte Hitzfelder. Sie forscht am Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig, ein Think Tank, der sich mit genügsamem Wirtschaften beschäftigt. Außerdem engagiert sie sich im feministischen Netzwerk Care Revolution. Und zentral da drin ist natürlich auch, dass es den Menschen, die da drin arbeiten, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben. Und deswegen ist zum Beispiel eine Forderung, ein ausreichendes Einkommen zu schaffen. Jetzt haben wir gerade eigentlich ein Möglichkeitsfenster durch die Corona-Krise, wo so ganz krass sichtbar wird, wie relevant diese ganzen Berufe und diese Arbeiten sind. Charlotte Hitzfelder macht sich seit längerem Gedanken darüber, wie man unsichtbare, von Frauen geleistete Care-Arbeit aufwerten könnte. Zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen, was für alle Menschen ausgezahlt wird und eine Grundsicherung garantieren könnte, wäre einfach, dass wir eine Abkehr haben, dass das so eine Erwerbsarbeit Pflicht ist und dass wir auch Sorgearbeit dadurch aufwerten können, die unbezahlt ganz viel von Frauen gemacht wird. 1.000 Euro jeden Monat für jeden. KritikerInnen wenden zwar ein, dass dann einfach die Preise für Essen, Strom und Miete steigen. Charlotte Hitzfelder plädiert hier jedoch für den Effekt des Paradigmenwechsels. Ein Grundeinkommen könnte dazu führen, dass die Löhne im Pflegesektor zum Beispiel steigen, weil Menschen sich nicht mehr ausbeuten lassen müssen, um zu überleben. Ebenso würde es unbezahlte Arbeit aufwerten und den Menschen die Chance geben, ihren Bullshit-Job zu kündigen. Aber wie soll man das den PolitikerInnen weismachen? Selbst 100.000-fach unterzeichnete Petitionen fürs Grundeinkommen während Corona führten bis jetzt schließlich nicht zum Erfolg. Charlotte Hitzfelder sagt, im dritten Schritt müsste man mehr Mitbestimmung ermöglichen. In Krankenhäusern zum Beispiel den Pflegekräften. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein großer Hebel, dass Leute mitbestimmen können, die diese Arbeit machen. ExpertInnen, Aufsichtsräte, Gremien, Vorstände, aber auch die Politik. Hier müssten auch Menschen gehört werden, die unter der Care-Krise leiden. Es sei kein Wunder, dass eine Wissenschaftsakademie wie zum Beispiel die Leopoldina die Probleme der Care-Krise überhaupt nicht in den Blick nehme. Diesen Expertenrat, also das verdeutlicht das nochmal, es waren glaube ich insgesamt 27 Expertinnen und davon waren 24 Männer. Und wenn wir uns da die Forderungen anschauen, da fällt halt diese unsichtbare Arbeit und diese Doppelbelastung, die auch für Frauen massiv zu Hause jetzt durchzuführen ist, Homeoffice und die Care-Arbeit, wird da relativ unsichtbar gemacht. Und irgendwie hier zentral das abzubilden, wie die gesellschaftlichen Realitäten sind und diese Arbeitsverhältnisse sind, das wird auf jeden Fall viel helfen, um der Realität irgendwie mehr zu entsprechen und damit auch Wirtschaft und Gesellschaft ganz anders zu gestalten. Aber was, wenn das nicht passiert? Wie erschaffen wir demokratische Gremien, die auch diese Fragen in den Blick nehmen? Charlotte Hitzfelder findet, dass diese Kämpfe auch auf der Straße ausgetragen werden müssen. Was wir aus der Corona-Krise lernen, sollten wir nutzen, um die eigenen Forderungen geltend zu machen. Die zentrale Idee, die Charlotte Hitzfelder und ihre KollegInnen am Konzeptwerk für neue Ökonomie verfolgen, heißt Degrowth, zu Deutsch Postwachstum. Auf diesem Prinzip, Schritt 4, könnten wir ein nachhaltiges Wirtschaftssystem begründen. Ein System, das Fürsorge und nicht Wachstum zum zentralen Maßstab macht. Auch ein Teil davon ist natürlich auch unsere sogenannten imperialen Lebensweisen hinterfragen. Also wie konsumieren wir und so weiter und so fort. Und so ein Zusammenspiel von einer individuellen, aber vor allem auch einer strukturellen Ebene angehen davon, dass wir verschiedenen Ebenen verändern müssen, dann könnten das Schritte sozusagen in eine Postwachstumsgesellschaft sein. Ein System, das auf unendlichem Wachstum fußt, beutet die Natur aus, verschleißt Menschen, nimmt Leid und Tod hin, um Wohlstand für andere zu steigern. Eine Postwachstumsgesellschaft würde mit dieser Logik brechen. Sowohl die Care Revolution als auch Degrowth sagen, also es braucht massive Umverteilung von unserem gesellschaftlichen Reichtum, weil es ist ja genug für alle da, es ist halt vor allem ungerecht verteilt. Und da blicke ich jetzt nicht nur irgendwie auf Deutschland, sondern es ist ja weltweit so, wir haben ja enorme Ungerechtigkeit. Globale Bewegungsfreiheit, Lohnangleichung, Zugang zu intakter Natur, saubere Luft und sauberes Wasser für alle. Das wären mögliche Grundlagen einer neuen Ökonomie, meint Charlotte Hitzfelder. Erkämpft werden müssen sie vor allem politisch. Meine letzte Frage an die Ökonomieforscherin: Kann ich als Einzelner jetzt schon etwas verändern? Bin ich nicht ein Stück weit machtlos gegen Dinge wie Ressourcenausbeutung im globalen Süden und die finanzielle Ungleichheit? Ja, also ich würde sagen, schließt euch zusammen, habt auf dem Schirm, wer ist zum Beispiel Arbeit im Pflegebereich oder wer macht die ganze unsichtbare Arbeit, wer bleibt zu Hause, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Geht am besten auch auf die Straße, werdet aktiv, versucht vielleicht auch mal Rollen umzudrehen in die gelernte Rollen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ständig fürs Abendessen zuständig bin, das vielleicht nicht mehr zu machen und mit den Personen, mit denen ich im Haus bald bin, mich neu zu organisieren oder sowas. Also sowohl, glaube ich, im Alltag mit bestimmten Mustern brechen, als auch irgendwie gemeinsam irgendwie gesellschaftliche Forderungen stellen mit Vereinen oder mit den Leuten aus dem Krankenhaus. Dekoration. Wirtschaft ist Care, so die These der Schweizer Theologin und Ökonomin Ina Praetorius. Aber ist das wirklich so? Folgen wir den theoretischen Argumenten in diesem Zündfunkgenerator auf Bayern 2, müsste es eigentlich heißen, Wirtschaft sollte Care werden. Vor allem im Hinblick auf eine lebenswertere Zukunft in einer intakten Natur mit sauberer Luft. Es ist doch gerade diese Sucht nach Produktion und nach Wirtschaftswachstum, die uns in dieses Chaos erst hineingeführt hat. Wir befinden uns jetzt in einer total paradoxen Situation. Das Beste, was wir machen könnten, um für unsere Sicherheit zu sorgen, wäre, weniger zu arbeiten. Aber wir scheinen das irgendwie nicht zu können. Ich glaube, es ist sehr wichtig, Arbeit als Selbstzweck vom Lebensinhalt zu entkoppeln. Der britische Anthropologe David Graeber bezieht sich zum Beispiel auf Studien, die uns zeigen, dass kürzere Arbeitszeiten auch zu einem geringeren CO2-Ausstoß führen könnten, dass eine Postwachstumswirtschaft, die auf Care ausgerichtet ist, unsere Lebensqualität steigern würde. Menschen ohne Arbeitszwang würden ein besseres Leben führen, glaubt er. Einer meiner ersten Texte heißt, bist du ein Anarchist? Die Antwort könnte dich überraschen. Die meisten anarchistischen Richtlinien richten sich nämlich einfach nach dem gesunden Menschenverstand. Wir denken zum Beispiel immer, dass die anderen uns gefährlich werden könnten. Viele sagen, wenn es keine Polizei geben würde, würden sich alle gegenseitig umbringen. Sie sagen aber auch, sie würden selbst niemandem etwas zuleide tun wollen. Sie denken nur, dass die anderen das wollen. Und das denkt jeder. David Graeber hofft, dass wir durch Corona erkennen, woher unsere Probleme eigentlich kommen. Dass wir erkennen, dass wir auch mit einem anderen Wirtschaftssystem leben könnten, sogar leben müssten, um mit der Klimakrise fertig zu werden. Das ist total komisch, ich weiß. Aber irgendwie könnte uns diese Depression jetzt Luft zum Atmen und Reflektieren geben. Jetzt könnten wir uns mit den gravierenden Problemen beschäftigen, die uns noch bevorstehen. Hört man David Graeber zu, wird klar, dass Wirtschaft im Moment noch das Gegenteil von Care ist. Ein zentraler Kampf der nächsten Jahre könnte eher sein, die Definitionsmacht im Wirtschaftsdiskurs in Richtung Care zu verschieben. Ina Pretorius will deshalb erreichen, dass man sich wirklich auch öffentlich wieder mal Gedanken macht über die Frage, was ist denn überhaupt Ökonomie? Das passiert überhaupt nicht. Es wird vorausgesetzt, alle wissen sowieso, es geht ums Geld, es geht um Kapitalismus, es geht um Markt, es geht um Finanztransaktionen rund um die Welt, es geht um Aktien und so weiter. Und diesen Diskurs, was ist überhaupt Wirtschaft, was muss sie leisten, damit die Welt eine lebbare Zukunft für die Menschheit hat, der muss laufen. Gerade diejenigen, die seit Jahren von der Wirtschaft profitiert haben, seien besonders schwer von neuen Ideen zu überzeugen, sagt Pretorius. Das ist ein Kampf. Also die Menschen zu überzeugen, dass zum Beispiel, dass das, was in den Verfassungen steht, also Menschenrechte, dass alle Menschen ein Recht auf Leben haben und nicht nur die, die das bezahlen können. Und dass die Würde des Menschen tatsächlich unantastbar ist, was Artikel 1 Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes ist. Also damit argumentieren, das machen wir seit Jahren. Und da kann man jetzt nur hoffen, dass die Erfahrung dieses Lockdown, also die Erfahrung, dass ganz andere Wirtschaftssegmente unser Leben tatsächlich aufrechterhalten, eben nicht die Finanzprodukte und nicht die Talkshows und nicht die Waffenindustrie, dass das sich jetzt wirklich so einprägt, dass dieser Kampf einfacher wird. Gekämpft wird auf jeden Fall, und zwar an unterschiedlichsten, aber eben eng miteinander verknüpften Fronten. Klimakrise und Care-Krise hängen zusammen. Auch unsere Auffassungen von Gender und Arbeit. All das sind Felder, die wir verändern müssen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Ein Back to Normal wäre jetzt nicht gut. Denn gerade die Normalität, die sich PolitikerInnen und Wirtschaftseliten zurückwünschen, ist vor allem für die Norm gut, für wenige Privilegierte. Für die große Mehrheit ist sie oft rücksichtslos und befeuert die ökologische Krise. Dieser Zündfunkgenerator hat gezeigt, dass Konzepte und neue Ideen für Ökonomie schon da sind. Equal Care, Gemeinwohlorientierung, Degrowth und die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens erfährt Zuspruch. Es wird auch darauf ankommen, diese Konzepte zu stärken, zu etablieren und ein Bewusstsein für die Dringlichkeit der Lage mit Blick auf die Klimakrise zu schaffen. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass der Wille zur Veränderung durchaus da ist. Zum Beispiel, wenn Menschen sich in der Initiative Westentafelt eigenständig organisieren, weil staatliche Hilfen wegbrechen. Was schätzt du, wie lange könnt ihr das noch aufrechterhalten? Wir könnten das noch länger aufrechterhalten, aber das ist eigentlich gar nicht unsere Intention, sondern eigentlich geht es darum, dass wir auch ein bisschen, sage ich mal, politisch Druck aufbauen wollen, dass die Tafeln wieder aufgemacht werden. Ne? Dieser Druck scheint zu wirken, denn nach mehreren öffentlichen Briefen der Initiative beginnen die ersten Tafeln in München gerade mit der Wiedereröffnung. Und in einer Krise, in der Erwerbslosigkeit, Armut, Wohnungsnot und Hunger zunehmen, wird soziale Hilfe umso wichtiger. Darüber hinaus könnte Fürsorglichkeit als Leitidee nach der Pandemie verhindern, dass Niedriglöhne oder teure Mieten Menschen arm machen. Sofern möglichst viele von uns das begehren und die Erzählung von Eigenverantwortung nicht lauter ist. Sofern Wirtschaft in Zukunft wirklich Care ist. Wirtschaft ist Care. Warum die Ökonomie ein Update braucht. Sendung von Ferdinand Mein. Es sprachen Jennifer Güzel, Peter Lersch und der Autor. Ton und Technik Susi Harasim. Produktion Alexandra Distler. Redaktion Julia Fritsche.